traurig macht und brennt. Sieben Tränen muss ein Mädchen weinen, sieben Tränen auf dem Weg zur Fahrt. Kommt der Tag, dann muss sie sich entscheiden. Und du weißt nicht, woran du bist. Bisher hat dich nur dein Freund der Wind geküsst. Nacht für Nacht liegst du nun wach und in dir spürst du, was du noch nicht kennst. Ein Gefühl, das traurig macht und zugleich brennt. Sieben.